dismantled unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich on air sind. Ja, ist doch gut. So, ja, so. Er vergewaltigt gerade seine Katze. Nein, das haben wir letzte Mal doch schon besprochen. Ich kann es einfach nicht anders als, bei diesem Lied muss ich mitmauzen. Aha. Jule, es ist heute der 27.02.2012. Es ist wieder kein Porncast. Kein Porncast mit Jule. Hallo. Ist denn die Stimmlage von ihr, ist es genehm? Dazu musst du auch was sagen, Jule. Damit... Ich wollte gerade sagen, ich sollte was sagen. Hallo. Mein Name ist Daniel Decker und heute ist Meh an der Reihe. Ja, richtig. Heute ist Meh. Das heißt, du vertrittst ja eigentlich den... Ja, passt. Gut. Das heißt, du vertrittst ja eigentlich den Daniel, Leute. Wo ist der überhaupt? Der ist halt irgendwie Stress mit der Arbeit. Ich weiß gar nicht. Irgendwas hat er. Ich habe keine Ahnung. Der hat mir nur geschrieben, dass es heute nicht geht, weil er halt Stress mit der Arbeit hat. Und ja, ich glaube, die arbeiten an einem Projekt oder so. Ich weiß es nicht. Aha. Deswegen kann er nicht. Das ist Arbeit. Und alles andere ist Freizeit und Spaß. Nein, er hat ja Erwerbstätigkeit zu leisten. Aha. Ich glaube, das Einhorn ist nicht entlaufen. Ich glaube, das hat sich gestern mit der Spinne Konstantin in die Wolle gekriegt. Wer ist denn die Spinne Konstantin? Daniel hat gestern gezwittert, dass er eine Spinne in seiner Wohnung oder in seinem Zimmer hat und hat sie Konstantin genannt. Mhm. Und ich glaube ja, dass sich Konstantin nicht mit dem Einhorn verstanden hat. Und da gab es bestimmt einen bösen Kampf und damit er keine Rechenschaft ablegen muss, der liebe Daniel, hat er heute blau gemacht. Ja. Und die Arbeit und das Projekt und so ist nur eine Ausrede. Ja, das kann sein. Ja. Das kann sein. Warum hast du eigentlich so unglaublich viele Verschwörungstheorien, was Herrn Daniel Decker angeht? Ich meine, ich frage nur, kann ja sein, kannst du mir bestimmt erklären, oder? Ich finde es eigentlich logisch. Außerdem, je mehr Verschwörungstheorien ich habe, desto mehr muss ich die Wahrheit herausfinden und desto mehr Zeit müsste ich irgendwann mal mit dem Daniel verbringen. Ja, das wird das so langsam zu einer zu einer Obsession oder geht es noch? Ja, noch wohne ich ja zu weit weg, um ihn zu stalken. Na stimmt, ja. Genau, ich bin Teil des The Einhorn Movement. Vor allem The Einhorn. Es ist ja nicht The Unicorn, ne? Es ist The Einhorn. Ja. Ja. Nee, aber. Du bist begrüßt. Einer im Chat begrüßt dich. Ne, das ist überhaupt nicht, das war gar nicht nur einer, das waren viel, viel mehr hier gewesen. Klar, ja stimmt, Möb 104 hat dich auch begrüßt. Hallo, Schwester. ja. Süß, hallo Schwester. Wo wir gerade bei Schwester sind, ich würde gerne einmal ganz kurz etwas einspielen. Und Was ich wieder nicht hören werde. was du leider nicht hören wirst, aber das geht auch ohne, dass du es hörst. Es gibt nämlich eine Minute lang wieder, wie wir zu unserer Sendung heute gekommen sind. Eine Sekunde bitte. Ja, das weiß ich ja gar nicht. Ja, hör einfach nicht zu. Kann ich Hallo auch Jule, na, wie nicht. geht's dir? Ja, ich bin du dir an. Was? Du hörst dich ganz komisch an. Wo bist denn du? Ich bin zu Hause, wie immer. Hast du Lautsprecher an? Quatsch. Das ist aber ganz komisches Audio gerade. Ja, Der es Chat könnte am reagiert 3G gar nicht liegen auf das, oder was du so. da gerade machst. Die hören zu. Keine Ahnung. Ach, 22 Uhr, weil heute kein Mehl ist, oder wie sieht's bei dir aus? Ja, also willst du 22 Uhr auf Sendung oder 22:30 Muss ich Uhr, jetzt bis alles leise sein geklärt oder kann ist? ich reden? Nee, 22 22 Uhr. Uhr. Nee, 21:30 wäre total Aber ich super, kann wenn du reden, dann das ist so gut. frisch wärst. Okay, mach ich. Geil. Bis später, Jule. Ja, ciao. Ciao. So ist sie in Wirklichkeit zu mir. So, ich habe eingespielt, wie ich dich angerufen hatte heute und gefragt habe, ob wir heute auf Sendung gehen. Das hattest du aufgenommen. Ja, natürlich. Deswegen hast du ja auch gesagt, dass das so unglaublich lautsprecherhaft ist und so. Und warum hast du das nicht gesagt? Weil ich es lustig fand. Ich habe mich danach auch diebisch amüsiert. Ist es nicht eigentlich verboten, jemanden aufzunehmen, ohne ihm zu sagen, dass man das tut? Nicht, wenn es von öffentlichem Interesse ist und da du Es immer ist mich nicht von mobbst. öffentlichem Oh, Interesse. doch, weil du immer sagst, ich will gar nicht mit dem senden und man hört ganz klar Hier, am Jack, er sagt, es Ende. ist verboten. Nein, das ist nicht verboten. Es gibt einen Paragraph im Strafgesetzbuch, der halt sagt, ja, dass wenn es vom öffentlichen Interesse ist, niemand dafür belangt werden Ich bin darf. Ich aber nicht von suche. öffentlichem Interesse. Doch, das ist von öffentlichem Interesse. Du hast meine Persönlichkeitsrechte gerade zerstört und Das so. Interesse der Öffentlichkeit geht vor Persönlichkeitsrechten. So. Und da du immer behauptest, wir würden hier, ja, Wie, du hast meine Handynummer vorgelesen. ich habe auch deine Handynummer danach natürlich vorgelesen. Habe ich natürlich nicht. Das sagt aber Natürlich nicht. Felem die. Ja, wenn Philem dir jetzt sagen würde, keine Ahnung was, glaubst du, ich würde das tun? Weiß ich nicht. Jule, natürlich nicht. Du tust ja auch einfach unser Gespräch aufzeichnen und veröffentlichen. Ja, das war auch ein sehr intimes Gespräch, was wir da geführt haben, oder? Ja. Nee, war ja. Vielleicht sollte ich mal ein paar Bilder hier leaken. Du meinst Von die, wo ich dir. auf dem Büffelleder irgendwo rumsitze? Die Samson-Bilder. Ah, im Übrigen, wer sich jetzt dazu genötigt fühlen möchte, es mit einem Mobile zu hören, der kann natürlich auch eine Mobile-Variante klicken auf der Seite jetzt. Also wer irgendwie mit dem Handy unterwegs ist oder so. Das ist ein bisschen süß. Das ist schon. Ich werde davon ein bisschen riemig. Ja, aber doch nicht Riemig. nur von sowas. Du wirst immer riemig. Na, immer nicht, aber. Meine Virendatenbank aktualisiert sich gerade. Hey, schalte das bitte ab. Und könntest du Hört vielleicht. man das? Ja, das hört man. Ich war schon überlegen, wo du wieder am. Sabast. Ja, Abast. Avast. Avast. Hier, wo wir gerade bei Avast sind. Ich wurde ja belagert und penetriert, dass ich doch bitte den Feed bereitstellen soll für unseren Unsinn. So, hier ist der Feed, der liegt jetzt im Chat. Jetzt kann man das natürlich wunderbar abonnieren und jetzt kann sich jeder die tägliche Dosis Schwachsinn dann auch tagesaktuell runter abonnieren und dann hören. Ja. Warum hast denn du eigentlich beschlossen, dass wir jetzt täglich das machen? Das hat. Hallo, ich bin sprachlos. Als wenn ich das selber entschieden hätte. Klar hast du das. Du hast einfach heute getwittert, das machen wir jetzt täglich. Dabei war das überhaupt gar nicht abgestimmt. Ja, bist du frisch oder was? Wir reden jetzt seit 4 Folgen darüber, dass wir täglich diesen Unsinn machen. Seit 4 Folgen Nein, reden wir nein, nein. darüber. Seit 4 Folgen sagen wir, morgen senden wir nicht. Ja. Ja, okay, vielleicht solltest du mal deine Podcasts hören. Da sagen wir immer, morgen senden wir nicht. Ja, aber das zieht ja nicht mehr. Das funktioniert, morgens senden wir nicht, zieht nicht mehr. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Man nimmt uns dann nicht mehr so richtig Nein, wir ernst. sollten das vielleicht irgendwann mal auch mal wahr machen. Das stimmt. Vielleicht sollten wir einfach irgendwann mal nicht senden und stattdessen nur hier so. So. Ja, den Brontosaurus. Ich habe gewusst, dass heute Morgen, also heute bei dem Telefonat, was nicht stimmte. Und du hast knallhart gelogen. Also mit dir mache ich keine Sendung mehr. Wir haben unsere Facebook-Seite gefunden. Ja, genau. Unser weißer Wal hier sozusagen. Ja. 3 Monate jetzt keine Sendung. Waren das 3 Monate bei denen? Nee, es war länger, oder? Keine Ahnung. Aber die haben sich jetzt sogar eigenes Equipment gekauft und saßen letzte Folge beim, bin mir überlegen, ich glaube bei Max im Wohnzimmer und haben dann da aufgezeichnet. Ich werde mit dir nie in einem Wohnzimmer sitzen und aufnehmen. Nee, das sagst du jetzt. Das meine ich auch so. Ich soll noch mal die Aufnahme reinspielen, weil das so toll zum aktuellen Kontrastprogramm zu Jule ist. Aber es ist doch in der Aufnahme drin, Rem. Da kannst du dann halt, ne, morgen erscheint ja Wieso, dann, nee, was, übermorgen. wieso zum Kontrast zum momentanen? Ja, weil du im Moment halt wieder die unglaublich zickige Hexe bist. Ja. Ja, und Und da? am Telefon warst du halt wieder mehr so, oh ja, ich freue mich. Also hättest du das wittig gesagt, ja, ich freue mich oder so, ja. Da hätte ich mich hier richtig abgerollt, da hätte ich jetzt gar nicht erwarten können, auf Sendung zu gehen, weil dann wäre es richtig toll gewesen. Ja. Oh, ich Aber freue mich. das sage ich nie. Nee, das stimmt, das ist, aber ich erwische dich irgendwann nochmal so auf dem Fuß, wo du dann halt sagst, oh, ich freue Nee, mich. du darfst mir jetzt immer eine SMS schicken. Mit dir telefoniere ich nicht mehr. Schicken oder möchtest du sie abholen? Ist mir egal, aber mit dir telefoniere ich nicht mehr. Tja. Wie du dich diebisch freust, dass wir jetzt nicht mehr telefonieren. Ich finde Ja, das total toll. ähm. Jetzt muss ich nur noch diesen Podcast loswerden und ich bin nicht los. Ja, im Übrigen, es wird jetzt so weitergehen von der Niveaulosigkeit, bis der Buhu seine Lateinarbeit, das ist auch eine ganz schwere Geschichte, also es geht mit unserem Niveau so weiter, bis der Buhu seine Lateinarbeit gut geschrieben hat, dann gibt er das Niveau, nee, dann kriegt er von Traumvampir das Niveau wieder zurück. Boah, ist das schwierig. Hast du den einen Tweet von ihm gelesen, der gefüllt war mit Rechtschreibfehler? Ich achte da nicht so drauf, das ist mehr so Aufgabe vom Aber wenn mir Rechtschreibbot. einer vorhält, ich habe kein Niveau, dann will ich hier auch einen rechtschreibfehlerfreien Text. Ja, du möchtest so einiges, ne? Ja. Ja. Das ist wirklich. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Süß. Süß. Ja, und sonst, Jule, wie war heute? Was hast du heute so gejult? Ich habe gestern Nacht den Oscar geguckt. Also. Leck mich doch einer an der Rosette, doch. Oh, meine Fresse. Oh. Und ich war nicht die Einzige. Nee, das glaube ich. Von wann bis wann lief denn der Büffelscheiß? Ditsche habe ich auch geguckt. Ditsche habe ich zuerst geguckt. Da war der Das Weder da. Das weder. Ja. Okay. Herr Ditsche ist schon unglaublich komisch. Ich Also, habe auch die Staffeln hier so lieb. bei Ditsche war das nämlich so. Da stand plötzlich Darth Vader. Mit Maske oder was? Ja, beim Ingo im Laden. Und Ditsche hat die ganze Zeit gesagt, dann hat er irgendwann dann die Maske oder dieses Ding da abgezogen. Und dann war das Bully Herbig. Und dann ist der, hat er nach einer Oscar-Party gefragt und ist dann wieder gegangen. Und während dann Ingo ständig sagte, das war doch der und der und der und der. Das war doch der von aus dem Fernsehen und so, hat dann Ditsche immer gesagt, ey, das war das Weder. Das Weißt du, Weder. kannst du dir vorstellen, dass es lustiger ist, wenn man es selber gesehen hat und weniger komisch ist, wenn man es Mir erzählt egal, ich finde bekommt? das auch so lustig. Das ist Ja, ich das weiß, Weder. das. Ja, das wäre. Das Vor Weder. allem du hast es nötig, dich über irgendwelche Leute, Ich die. mag die Hamburger. Nee, es geht jetzt weniger gerade um Hamburger, weil du sitzt hier im Glashaus. Du solltest da echt nicht mit Steine werfen. Ja, Dave Raider, ich fand es lustig. Ich kann mich immer noch bepissen. Ja, und dann irgendwann habe ich das Ende von No Man's Country oder wie auch immer das heißt geguckt. Und danach kam dann natürlich der rote Teppich. Der rote Mit Steven. Teppich. Der rote Teppich mit Steven Gätjen. Mit Steven Gätchen. Und dann kam um 2:30 Uhr die Oscarverleihung. Guck, der BML fand das auch witzig. Also, den das weder. Ich weiß ja nicht, wo du das wieder liest, ne? Aber lasst euch nicht anlügen, lieber Chat. Und vor allem, liebe Hörer, die ihr es nachhört, da steht nichts im Chat von. Die liest halt immer irgendwo was Da steht ab. BML um 22:31 Uhr. Ich hab's gesehen und fand's lustig. Ach so, ja, stimmt. Scheiße. Ja, okay. Ja. Na, Ditsche ist super. Ditsche ist total toll. Nur Ditsche ist halt so eine Serie, wo man, wenn man es nacherzählt, halt nicht lachen kann, weil. Ach, du kannst da nicht drüber lachen. Ich kann darüber lachen. Prost, Chat. Prost, Hörer. Prost. Alle. Der besäuft sich wieder. Ich glaube, du solltest mal in Entziehungskur. Erziehung. Er und Ent. Guck mal, Rem ist schon gegangen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn unsere Stammhörer gehen. Das ist total dramatisch. Ja, aber Boah. Darth Vader, mir ist es egal, ob du darüber lachen kannst oder nicht. Genauso wie es mir egal ist, ob der darüber lachen kann oder nicht. Hauptsache, ich lach. Oh, das perlt so. Leck mich einer in das Arschloch. Man leckt dich nicht im Arschloch. Wie sagt man überhaupt bei euch dazu? Gar nicht. Gar nicht, oder? Ihr sagt sowas nicht, ne? Nö, Ja, die machen es einfach. und Die reden nicht groß Hast du mich sexuell abhängig gemacht? Also davon habe ich noch nicht viel gespürt, Fail MD. Oh, wir machen das einfach. Jetzt gab es auch einen Plöpp. Jack ist auch weg. Das war jetzt witzig, Julp. Der Oh, Darth leck mich in Vader den hat heute Arschloch. seine Periode. Ist wahrscheinlich der Darf. Der darf. Der darf Twix. Ja, und dann kam halt die Ja, Oscarverleihung. da kam die Oscar-Verleihung. Wer hat denn einen Das Oscar hat jetzt aber bekommen? lang gedauert mit dem Twix, bis das Ja, kam. das hat wirklich ein bisschen lange gedauert, aber da war auch nicht lustig. Ich habe jetzt eigentlich mehr so aus Mitleid hier. Ja, wer hat denn den Oscar gewonnen? Ich brauche auch morgen gar nicht an mein Handy zu gehen und meinen PC auslassen. Ja, aber dann würdest du ja unterpodcastet sein. Nee, ich nicht. Ja, Du. sicher. Du wärst doch dann chronisch unterpodcastet. Nö, ich nicht. Ja, sicher, da haben wir doch schon alles Ich durchgespielt, wenn du telefoniere 3 dann. Stunden mit meiner Freundin oder mit meiner besten Freundin, dann habe ich es auch durch. Ist das so wie Podcasten? Klar. Wie heißt deine beste Freundin? Sag ich dir nicht. Das ist auch ein komischer Name, oder? Ja. Ist sie in darin? Sag ich dir nicht. Oh Mann. Oh Mann. Ja, wer hat den Oscar gekriegt? welchen? Von mir aus den für die beste Regie, Jule. Beste Regie war der Franzose. Ach, der Franzose. Ja, für den The Ah. Artist. Sag mal, wie heißt denn. Kennst du dich mit Star Wars ein bisschen aus? Luke Skywalker. Ja, da gibt's aber noch so einen anderen, ja. Der wurde gespielt von Harrison Ford doch beim ersten Mal, oder? Ja, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Ich suche eigentlich noch so einen Darsteller bei Star Wars. Wen denn noch? Wie wär's Das denn weder. so? Ja, auch, aber es gibt noch einen, der beim Aussprechen, der so ähnlich wie Franzose ist. Keine Ahnung. Han Solo. Ach, Harrison Ford war Han Solo. Ja. Der Hans Olo. Hans Olo, genau. Ja. Hans mit Vornamen, mit Nachnamen Olo. Ha. Ja, gut, hat der Franzose gekriegt. Welcher Franzose? Ei, der Oder für welchen Regisseur Film? von The Artist. Ah, ich habe gelesen, hier Verblendung oder so hat auch eingekriegt. Kann das sein? Verblendung? Ja. War das nicht Verblendung, die auch eine gekriegt haben? Stieg Larsson? Oder vertue ich mich da? Wie hieß das auf Englisch? Also ich glaube, Ich die habe keine Ahnung. Hauptdarstellerin, die, wenn hat, hieß es nicht irgendwie The Girl with a Dragon Tattoo? Ja, genau, The Girl with the Dragon Tattoo. Which came from a very far away country in the north. Alter, ja, genau so, doch so heißt der Film. The Girl with the Dragon Tattoo. Ja, das stimmt doch, oder? Ja, so heißt der. Ja, Der war richtig geil, er hat für die Supporting ja. Ich Role. hab, jetzt mal ganz im Ernst, ich habe keine Ahnung, was das für ein Film sein soll hier. The Woman with the Dragon Tattoo. Das ist nicht Verblendung, das ist überhaupt nichts von Stieg Larsson wahrscheinlich oder Keine Ahnung, so. dann war der nicht nominiert. Ich mein, da war irgendwas, aber ich könnte einfach hier im Chat nachgucken, weil das Thema Oscar, das nervt mich eigentlich auch, weil ich finde, das ist Dann sollten wir total. das jetzt weiterverfolgen, das Thema. Naja. George Clooney ist leer ausgegangen und Brad Pitt leider auch. Ja, da hat auch der Hauptdarsteller von The Artist gewonnen. Magst du Brad Pitt? Ich finde den nicht schlecht. Würdest du gerne mal an seinen Bauchmuskeln nuckeln? Nein. Stellst du ihn ja manchmal nackt vor? Muss ich nicht. Es gibt ja in Troja die Nacktszene, wo man seinen Arsch sieht. Es gibt eine Szene bei Troja, wo man den nackten Arsch von Brad Pitt sieht. Ja. Ja, das ist ja super. Das ist ja. Hoher Unterhaltungswert, dieser Film, oder? Klar. Schon allein wegen dem Po. Und da ist es auch egal, ob es ein Double ist oder nicht. Hauptsache, man sieht einen Po, der ihm gehören soll. Ist der knackig? Ja, im Film schon. Ja? Ja. Mehr so Apfel oder mehr so Birne? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. So genau habe ich mir den auch nicht Du hast doch auf Standbild und ausgedruckt, erzähl mir doch nichts. Du angeguckt. hast es doch als Bildschirmhintergrund wahrscheinlich auch. Nein. Was hast du als Bildschirmhintergrund? Ein Kalender. Ein Kalender. Also Von? so vom Februar. Du hast als Bildschirmhintergrund einen Kalender vom Februar. Ja, von, warte, das kann ich ja sagen, Von von, 1962. von der Organisation Say No to Violence.org. Da steht dann Februar 2012 und da sieht man die Leiste mit den Daten und dann Violence never contains love. Okay, machst du mir bitte einen Screenshot und Nein. legst den hoch für... Nein. Du hast heute schon genug meine Persönlichkeitsrechte Missbraucht. missbraucht. Ja. Ne, mach mal wie gesagt einen Screenshot und dann, Gib mal Themen, Tux Mobile. Wie? Welche, was, wie? Was für Themen hier? Jetzt macht mal keinen Unsinn, ihr Leute. Ja? Am Irgendwo, ich besten verstehe ja viel Themen, die Spaß, den aber. Ryan Burns nerven. Ich verstehe ja viel Spaß hier, aber irgendwo ist eine Grenze. Bei Themen, da ziehe ich die Grenze zum Spaß her. Hat eigentlich der Wifi-Fight schon mal mein Passwort resettet? Hallo? Ja, ich bin auch da. Lebst du noch? Ja, ich versuche Scheiße. das hier ja, ich weiß, kategorisch zu ignorieren. Oh, und du warst wieder gemein gewesen. Und du weißt ja immer, wenn du gemein bist, Jule, dann gibt es lange nicht gehabt. Oh, Mist, ich habe mich vertan. Das war der Brunnenton. Den wollte ich gar nicht. Scheiße, da ist er. So, jetzt haben wir das Niveau wieder ein bisschen. Der ist doch total bescheuert. Das sagst du jedes Mal. Eigentlich erst am Ja, aber Ende. das ist, es ist halt auch so. Das stimmt überhaupt nicht. Klar, das fängt schon in der Pre-Show an, wo er sich jedes Mal kategorisch gegen Ziegen ausspricht. Das stimmt überhaupt gar nicht. Das ist so eine infame, gemeine Lüge. Ja? Ich lasse mich, also ich verstehe wirklich viel Spaß, aber bei Themen und mir zu unterstellen, ich würde Ziegen hassen, da hört der Spaß auf, weil jeder weiß genau, Mein Herz, ja, hängt an Ziegen. Was war Das das? Hast du dir sagen gegen den wir Kopf geschlagen nur. oder was war das? Das sagst du nur, weil Traumvampir zuhört. Nein, das sage ich, das würde ich auch jederzeit offline Wenn sie irgendwo. nämlich, oder wenn, wissen sie, oder wenn sie das nämlich nicht hört, oder er, dann tust du total über Ziegen herziehen. Das stimmt überhaupt. Okay, was sage ich denn deiner Meinung nach über Ziegen? Dass sie voll doof sind. Das stimmt, ey. Das stimmt natürlich nicht. Ich, ja, das schneiden wir raus dann für die Sendung. Das stimmt, das hattest du auch schon gesagt. Bitte? Vivi Veit hat doch aber auch schon gesagt, dass du das machst. Ja, Ich weiß aber nicht, das ob stimmt nicht. Traumvampir eine Sie ist oder ein Er. Was ist Der denn nochmal? Traumvampir ist eine Sie. Ja, ist eine Sie. Mit Vornamen, weiß ich nicht, darf ich das sagen? Traum. Ja, genau, mit Vornamen Traum, mit Nachnamen Vampir. Jetzt muss ich mal nur hier gucken. Steht das hier noch? Weil früher stand das Ich da, habe mich dann heute weiß nur mit ich. Ja am Telefon gemeldet, gell? Ne, steht da nicht mehr. Ja. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, meinst du, ich würde irgendwie etwas leaken, was mehr als bedenklich wäre? Mal so ehrlich. Ja, du Du. sowieso. Nee, würde ich nicht. Tja, Würde guck ich mal, du nicht. hast Lisa auch voll ins Messer laufen lassen. Ja, das ist doch was anderes. Bis Das Themen kannst hast du du. schöne Augen gemacht, hast Ja, ich habe ja mit schöne ihr Augen gemacht. geflirtet. Ich habe direkt die Buchse aufgemacht. Ja, die dachte, ihr seid jetzt ein Paar. Wir sind jetzt ein. Ja, wir sind ein Paar. Was wollte eigentlich jetzt Tux Mobile für Hier gibt Themen? es keine Themen. Ach, wir können auch wieder über den Oscar reden. Außerdem, da, das kommt noch dazu. Ziegen sind auf jeden Fall die besseren Delfine. Ne? Man nennt Ziegen nicht umsonst die Delfine der Meere. Jetzt disst du also die Delfine. Ja, Delfine, ja, die finde ich auch doof. Delfine mag ich nicht. Aha. Delfine sind irgendwie so. Der Riot Burns dedoxt mich nicht. Detox. Schließlich habe ich in der Schublade Nacktbilder von ihm. Und die will keiner sehen. Von mir? Ja. Aber ohne Ende, Jule. Aber ohne Ende. Ja. Ohne Ende. Ja, haben wir noch was? Haben wir noch so vielleicht so ein richtiges Thema oder so? Du Also, willst doch nicht, dass ich keine jetzt. Themen haben. Ja, vielleicht hast du ja eins, was dir auf der Seele brennt. Nachdem ich jetzt schon weiß, was du als Bildschirmhintergrund hast. Hast du was an gerade? Ich hab bei dir immer was an und mein Keuschheitsgürtel um. Ah ja, okay. Warum fällt denn gleich, tut mir leid vom Stuhl? Wahrscheinlich vor Lachen oder so. Weil wir machen doch gar nichts Witziges. Ja, sehe ich ähnlich, aber. Otter sind Wahrscheinlich übrigens wegen auch dem toll. Ziegfiene. Otter sind auch total toll. Otter sind super, oder? Ja, aber Social Engineering, Tux Mobile, ist doch immer Jackals Thema. Hallo, Otter sind toll, Ich oder? rede mit dir gerade nicht. Pinguine sind auch super. Es gibt so viele tolle Tiere. Die Welt ist voller tolle Die wollen Tiere. alle nichts mit ihm zu tun haben. Tolle Tiere. Alles voll toller Tiere. Ja, was hast denn du halt so gemacht? Ich habe heute mit Wikigeeks, dem Podcast, telefoniert, also geskypt, und die kommen jetzt auch auf Müpp online ab dem 17. Was habe ich noch gemacht? Was machen die? Talk Radio, Worüber? Netzkultur, bisschen geeky, bisschen wiki, bisschen sneaky, bisschen flippy. Aha. Alles so mit I am Ende, ne? Aha. Schüssi, Danki. Ne? Ja. Also alles, was halt so klein und süß ist, machen die. Mit Assange, ja, der podcastet auch bei denen mit bei. Was habe ich noch gemacht heute? Hab ein bisschen Audio gemacht, hab ein bisschen ab und zu mal gekloppt. Ja, hab jetzt einen neuen Stuhl hier stehen, der weniger Geräusche macht. Ich hoffe, das macht sich direkt hier. Aber der Stuhl ist so hoch, dass unter diesem Tisch hier, unter diesem riesigen Tisch, ja, ist der Stuhl so hoch, dass meine Oberschenkel da leicht gegenschneiden. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bocke ich den Tisch jetzt höher, oder ich säge ein Stück von den Stuhlbeinen ab, oder ich nehme ab. Drei Möglichkeiten habe ich jetzt gerade. Ja. Wie ist Aha. das hier? Also ich finde mein Oscar-Thema spannender. Okay, was ist denn in den Oscars für dich so spannend? Ich meine, das ist doch jetzt nur so du findest nur den Glamour da dran so toll und stellst dir halt selber vor, wie du in einem wunderschönen Kleid über diesen roten Teppich streifen würdest, oder? Nein, gar nicht. Ja, sondern? Was macht dich dann so heiß da dran? Naja, mich interessiert, welche Filme ausgezeichnet werden. Ja, warum? Also ich Das hätte zum weiß doch eh Beispiel jeder. gedacht, dass. Nein, ich hätte zum Beispiel. Ich nicht. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass The Artist mehr Preise kriegt. Aber am Anfang, wo die auch irgendwie nominiert waren, da hat halt dann Hugo von Martin Scorsese die Preise gekriegt. Und die haben ja im Relativ, haben sie ja nur zwei, okay, drei von den Guten gekriegt. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das sagt ja auch der Bankster, der hat auch völlig recht. Ja? Der Bankster hat nie recht. In der Zeit, wo du diese langweilige Scheiß-Oscar-Verleihung dir anguckst, kannst du auch zwei gute Filme gucken. Das ist doch totale Zeitverschwendung, weil, und danach liest man's halt. Wen interessiert denn das bitte? Vor allem diese dummen, stumpfen, unendlich beschissenen, schlecht gehaltenen, abgelesenen, dreckigen, langweiligen Reden. Aha. Ja, Vor aber allem, die nichts erzählen. anderes machst du doch gerade hier auch. Das hast du dir doch alles auch vorgeschrieben. Ja, ich habe das auch vorgeschrieben. Ich mache das gar nicht frei. In Wirklichkeit habe ich hier für jede Sendung ein Skript, was ich Ja, lese. das ist Scripted Podcast. Im Übrigen möchte ich erwähnen, dass Traumvampir mit Vornamen Valerie heißt. So, jetzt wollte ich nochmal so reingeworfen haben. Also, das ist dann legit, dass sie ein Mädchen ist. Ein echtes Mädchen. Ein echtes Mädchen. So leicht glaubst du Twitter-Bekanntschaften, ob sie echte Mädchen sind oder nicht? Ja, schon. Ich bin ein sehr vertrauensseliger Typ. Guck mal, wenn der Bankster dir jetzt schreibt, der heißt Nina, denkst du dann auch, er ist eine Frau? Ja, wahrscheinlich wäre es beim Bankster auch egal, ob der jetzt ein echtes Mädchen ist oder Weil so. dir Bankster egal ist, dir ist dein Zuhörer egal. Nein, ich habe gesagt, es wäre mir egal, ob Bankster ein echtes Mädchen ist. Das wäre mir egal. Das sagte ich. Und du wirst wieder unglaublich fies. Vielleicht sollte ich das Ganze nochmal auf, nachdem die Bongo gerade schon da war, vielleicht etwas mehr mit. Oh yeah. Jule. Oh, Jule. Oh, Jule. Das, habt ihr das Stöhnen? Ihr wolltet doch immer hier Stöhnen hören. Da habt ihr's. Na, es geht so. Rio ist das egal, er nimmt, wie es kommt. Ja, das stimmt. Ich hab ja schon mal gesagt, Hauptsache Loch und stinkt, aber das. Ja. Ich weiß nicht, was es da so zu lachen gibt. Tja, ich weiß, Ja. dass du jeden nimmst. Das stimmt überhaupt nicht. Nur Hauptsache weil er bei. kommt. Das Ja, du bist so ein unglaublich fieser Mensch. Ich werbe jetzt hier Nein, ich nochmal habe noch nicht dein so geworden. Telefonat aufgenommen und es dann veröffentlicht. Ey, das war kein Das muss ich Telefonat. erstmal toppen mit meiner Verdammte Axt. Es war Gemeinheit. kein. Ja, es war nicht schlecht und ich habe mich auch diebisch gefreut schon auf die Sendung, aber. Jo. Also das, ne? Ist kein Gespräch gewesen, wo man jetzt sagen könnte, es war ein Ja, Gespräch. das kannst du doch gar nicht beurteilen. Vielleicht tut mir ja das bisschen schon einen riesen Vertrauensbruch hinterlassen. Ja. Ich möchte einmal ganz kurz nochmal für die absolute Top-App vom Fabian Vloch werben. Ja, hier habe ich mal reingelegt. Das ist eine super App. Installiert euch die mal unter Windows und dann schaut euch mal an, was die alles so Tolles kann. Hast du sie auch schon installiert, Jule? Ich installiere mir doch sowas nicht. Ja. Natürlich, gestern Abend schon. Gut. Hast du meinen strengen Blick gesehen, den ich dir zugeworfen habe? Nein. Okay. Ja, einmal das wollte ich beworben haben und Hier was wollte ich denn? die Tux Jenny möchte gerne wissen, wie viel Männer und Frauen im Chat sind. Das kann ich hier. Wo liest du denn da Tux Jenny? Ich lese da Tux Mobile. Wo liest du denn da Jenny? Ja, da Grüße von Tux Jenny. Ich und meine Freundin fragen sich gerade, wie viele Männer, wie viele Frauen sind hier so im Chat? Ah, okay. Also normalerweise, wir haben einen sehr hohen Frauenanteil. Es sind 90% Frauen im Chat. Generell sind unsere Zuhörer zu. Ich weiß. Also so weiblich findest du die Männer in unserem Chat? Nein, es sind 90% sind halt echte Mädchen im Chat und 90% hören uns auch echte Mädchen zu. Aha. Manchmal verliert sich auch ein Typ. 0,9% wohl eher, würde ich Nein, auch nein. sagen. Manchmal verliert sich auch ein Typ dann halt in den Chat und dann, das hat ein echter Das Frauenüberschuss. ist so gelogen. Das ist schon wirklich krass. Also, ich hätte auch nie Das gedacht, dass stimmt wir überhaupt nicht. so unendlich viele weibliche Fans haben, die dann irgendwie sagen, wow. Ja. Das ist überhaupt nicht wahr. Es ist schon wahr. Also hier Das ist gar nicht wahr. also das Vollkornbrötchen zum Beispiel. Das ist einer der wenigen Typen hier im Chat. So, jetzt müsst ihr nochmal gucken. Why We Fight, der erzählt halt nicht, weil der ist sowieso immer Das ist da. auch nur eine Frau. Nein, aber der zählt nicht. Das ist nicht. Was haben wir sonst hier noch? Ah ja, die ganzen mit Möb Möb, daran erkennt man auch die Frauen. Also Möb Möb 504, Möb Möb 9. Das sind alles halt echte Frauen. Akior ist auch eine echte Frau. Traumvampir hört gerade auch wahrscheinlich mit zu. Einige. Also, geht mal davon aus. Waren jetzt drei oder vier Ja, den Rest der von Namen, 43, die im Chat sind. ich wollte jetzt nicht 43 Chatter vorlesen. Ja? Ich habe auch lange Haare übrigens, wollte ich mal so erwähnen. Ja, du bist ja auch ein Mädchen. Nee, das nicht, aber ich klemme Du ganz gerne heulst ja mal auch weg, immer das so stimmt rum schon. wie ein Mädchen, wenn du dir irgendwas stößt. Oh. Ja, der einzig richtige Mann hier bin ich. Das Problem ist, vor ungefähr einem halben Jahr hat man mir ja mein Bein amputiert. Ja? Ich weiß noch nicht, warum du jetzt schon lachst. Ja? Ich war noch nicht mal annähernd mit meiner Geschichte. Das war gerade mal der Anfang. Was ist denn lang? Genau, deswegen kam ich ja auf diese Geschichte mit dem Bein amputiert. Ja. Und Was welches lang von den ist. dreien? Genau, richtig. Deswegen, ja, aber man merkt es halt nicht. Lang, lang ist knapp bis zum Arsch. Also wenn ich sie mir richtig föhn und halt so runter, dann sind sie bis zum Arsch fast. Ja. Also die Haare jetzt. So, was sagt denn mir die Regie? Welche Plattform tut er denn momentan live machen? Der hat da irgendwas geschrieben. Ja. Alter, der Why We Fight schaltet gerade eine neue Plattform live. Ja, der macht doch jetzt noch ein neues Projekt. Das heißt keine Podcasts. Und da veröffentlicht er dann halt keine Podcasts. Das ist das neue Projekt. Der Server steht in Bielefeld. Ja. Bielefeld gibt's Was gar nicht. genau Das hat der deswegen. Wilsberg erst letzte Woche rausgefunden. Wer? Der Wilsberg. Wer ist denn Wilsberg? Das ist eine ZDF-Sendung. Aha. Das haben die jetzt Ja. dann mal rausgefunden. Nein, Ja. es gibt eine ZDF-Reihe. Die heißt Ja. Wilsberg. Das ist, da Ja. geht's um so ein Antiquariat-Dingsbums, wie auch immer das heißt, der halt auch als Privatdetektiv arbeitet. Und da ging es um die Verschwörungstheorie mit Bielefeld. Und das haben die dann jetzt mal als Thema für sich. Ja. Und dann ist sogar einer hingefahren, hat sich verfahren und stand dann vor so einer Baustelle, hat gesagt, oh, das gibt's doch nicht. Wir müssen doch irgendwie nach Bielefeld kommen und warum kommen wir nicht nach Bielefeld? Und dann, ja, haben die sich darüber, gab es halt. Dann ist sogar einer gestorben, der behauptet hat, es gäbe gar kein Bielefeld und so. Und das war dann bestimmt ein Oh, oh, Auftragsmord. oh, oh, ja, das, ja, okay. Das wäre auch was für ein Tatort, oder? Tatort in Bielefeld oder so. Guck, und nicht eine einzige Szene vom Wilsberg war in Bielefeld gedreht. Das gibt's wohl wirklich nicht. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum jetzt das ZDF war das? Ja. Dass das ZDF jetzt mal dahinter kommt, ja, nachdem dieses Meme jetzt schon, was weiß ich glaube 10 oder 15 Jahre alt ist, da zeigt mir schon, wie weit die in der Realität fortgeschritten sind. Ja, aber das, Ja. der Deutschlandfunk hat letztens auch erst einen Podcast oder eine Radiosendung gehabt über Verschwörungstheorien und hat das erzählt mit Bielefeld. Ja, das ist was anderes. Das lasse ich mir Und hat gefallen. erzählt, dass Bielefeld ja tatsächlich gibt, aber dass das eine, irgendwie vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren so ein Witz aus so einer Studentenparty war. Das war eine offizielle Doktorarbeit gewesen, die ich habe vergessen, wer geschrieben hat. und hat sich dann halt damit beschäftigt, dass Verschwörungstheorien eben absurd sind und das anhand von Bielefeld erklärt. So ist die Ja, Geschichte richtig ja, erzählt. aber das, tut mir leid, ich kann Ihnen nur sagen, was im Radio war. Und im Radio hieß es, als Sie das sich damit befasst haben, und da haben Sie auch mit demjenigen geredet, der das in die Welt gesetzt haben soll. Der hat erzählt, es ist auf einer Studentenparty passiert, wo die betrunken waren. Und dann meinte einer, er kommt aus der Nähe von Bielefeld. Und dann hieß es ja, Bielefeld gibt es ja gar nicht. Und daraufhin hat es dann so die Runde gemacht. Ja, es ist falsch. Ich sage gerne nochmal, wie es richtig ist. Ja, ich meine, wir Es können ja kann doch jetzt. sein, es kann doch sein, dass der trotzdem der eine seine Doktorarbeit darüber geschrieben hat, aber es muss ja nicht sein, dass er, oder das, vielleicht reden wir ja auch vom Gleichen. Ja, wir reden wahrscheinlich vom Gleichen. Nur der Unterschied ist, meine Geschichte stimmt und deine Geschichte ist irgendwo, keine Ahnung. Recherchiert vom Deutschlandfunk Vom und dem Deutschlandfunk. Radio veröffentlicht. Radio veröffentlicht. Ja. Ich sag, ich bin sprachlos. An der Stelle werbe ich einfach nochmal für den RSS-Feed unseres, ups, das ITPC davor braucht ihr nicht. Das ist nur für iTunes. So, jetzt. Nee. So, jetzt werbe ich nochmal für unseren RSS-Feed des Schwachsinns. Ja, aber nur weil du ZDF. dabei bist und Ja, ich auf klar. dein Niveau runterlasse. Ja, ich muss mir unbedingt den Film mit den Knastjulen noch mal ganz angucken. Ich glaube, das könnte eine Zitateschleuder für unsere Sendung hier werden. Aha. Ich brauche generell noch ein paar Sound. Also wer Du lustige weißt aber auch, wenn du Sounds das hat. übertreibst, ich habe keine Probleme damit, hier einfach zu gehen. Ich weiß. Gut. Ich habe auch keine Probleme, einfach zu gehen. Gut. Ich habe auch keine Probleme damit, einfach wegzubleiben. Ich habe auch keine Probleme, damit wegzubleiben. Gut. Dann Gut, haben dann haben wir wir das das ja geklärt. geklärt. Dafür gibt es dann jetzt einmal Drama. Ich habe auch nie was anderes behauptet, als dass ich eine Zicke bin. Ich bin eine Zicke. Manchmal auch mit IE und ohne C. Und ein ganz Eine anderes Wort. Zicke. Der ist so bescheuert. Felemdi, wenn ich Podcast geil wäre, hätten wir gar nicht so eine lange Winterpause für klargestellt gehabt. Das stimmt, das sehe ich ein, ja. Da hätte Das ich dem nämlich ist schon richtig. eher mal auf den Zeh getreten. Guck mal, Dr. Oktowurst. Oktoberwurst. Oktowurst. Ich habe hier gerade ein kleines Problem mit der Regie. Ich muss der Regie mal ganz schnell was linken hier, weil ich glaube, das könnte für mich bedeuten, ich bekomme gleich einen mittleren Herzinfarkt oder so. Ja, Regie, gib ihm einen Herzinfarkt. Naja, das, okay, dann ist okay. Er sagt mir, es hängt, weil dann bin ich beruhigt, dann sieht's wahrscheinlich. Ja, er kann nicht die ganze Zeit hier schön so, ne? Hab ja auch schon lange nicht mehr irgendwie angewichst, deswegen hängt er jetzt halt auch mal eine Runde. Ja. Außerdem ist er weggeklemmt. Für die echte Was Mädchenquote hängt klemme ich denn? auch gerne mal. Das würdest du jetzt nicht verstehen, deswegen erkläre ich dir auch irgendwie, was da hängt. Das ist schon ein bisschen postpubertär, was wir hier machen, oder? Manchmal. Ich frage nur, also kommt dir das auch so? Also bei dir immer? Ja. Bei mir geht's so. Das ist schon extrem postpubertär. Aber wir sind Finde ja ich. auch postpubertär. Irgendwie süß, oder? Nee, bei dir nicht. Auch sehr schön, grün kariert sagt, das ist hier live der beste Podcast aller Zeiten. Ihr müsst in alle Ewigkeit weitermachen. Den hast du Ja. doch bezahlt. Ja, habe ich. Das kostet auch einen ganzen Arsch voll Geld, die Leute überhaupt hier alle in den Chat reinzukriegen. Deswegen, weil ich da so viel Geld jetzt drin für Post-Privacy versus Post-Pubertät. Infantil! Genau, infantil ist das richtige Wort. Ein Vöglein zwitscherte mir gerade infantil. Richtig. Danke, Vöglein. Bei uns ist Diamantvöglein. überhaupt nichts im grünen Bereich, Tux Mobile. Ich finde aber süß, dass die Tux Jenny, das ist wahrscheinlich seine Freundin, auch das Tux davor hat. Das Tux muss erst mal Mobile, ist kurz. Tux Jenny deine Freundin? Mal gucken, auf die Antwort warten. Guck mal, tut Ich mir leid, mach ist weg. das. Ich mach das aus Solidarität jetzt auch. Warte. So. Guck, das ist deine Freundin. Die Süß, oder? Tux-Familie. Die Tux-Familie. Das Die ist süß. Das ist aber Tux-Familie! Banks das Witz. So. Das find ich gut. Ich bin jetzt Rio P83. Ja, weil das haben die gestern alle gesagt, dass ich ja dann, wenn ich deine Frau wäre, was ich ja nicht bin, dann hieß ich ja Jule Burns. Da habe ich gemeint, nee, nee, nee. Riop. Wenn schon, denn schon. Riop. Irgendwas warst du gerade knastern. Oh. Das heißt, ich muss wieder alleine reden und freue mich, dass Tut mir leid da ist, der meine Lachen nicht ab kann, aber dann doch immer da ist. Das So, mag ich. da bin ich wieder. Ihr kleinen Nein, du Büffelbären. warst gerade weg. Du hast hier gerade Epathie gemacht. Epatit. Wisst ihr, es ist Folgendes. Jetzt Ich würde bist du ja wieder jetzt, da, tut mir leid. ja. Jetzt ist er wieder weg. Ich bin da. So. Ja, du kannst weg sein. Ich würde einfach mal euch alle im Chat bitten, ruft doch mal folgende Domain auf. Ist jetzt die Plattform live? Ruft die doch einfach mal auf. Ja, die möpmöp.org. Und bei wem es halt immer noch so aussieht wie früher, der hat irgendwas falsch gemacht. Ja, einfach mal die Der möpmöp. Admin hat was falsch gemacht. Nee, nee, nee, nee. Wenn das bei mir durch den Safari donnert, dann ist das Ab alles ins Neue. Sahne.banane. Ja, die Möb-Möb-Org. Sieht neu aus. Ist irgendwie Ja, weiß. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Das sieht schon ein bisschen anders aus als das alte Backend, wohl. Das ist jetzt die Komposition des Herrn Why We Fight. Und wir haben auch nur minimal daran gearbeitet. Das war jetzt so eine Arbeit von 5 Minuten, aber wir haben uns gedacht, komm, machen wir das jetzt mal einfach. Ja. Es ist viel schöner, alles ist besser, alles ist ordentlicher. Es sind noch ein Findest du? paar. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß ja nicht, wie du das da gerade siehst, Jule, ne? Aber Weiß. einfach nur weiß, oder was? Nein, weißer Hintergrund. Ja, weißer Hintergrund, richtig. Weißer Hintergrund, oben die Streaming-Boxen, oben rechts halt der Mobile Stream steht dann halt bereit zur Auswahl. Oben links die einzelnen, ne? Feldchen, ein Sendeplan, der tagesaktuell ist, den man da sieht, unterteilt auf MIPMIP 1, MIPMIP 2. Ja, sehr schönes Ding, was da geklöppelt ist. Man kann sich da drin so ein bisschen anmelden und da gibt es dann auch, wenn man möchte, ein Forum und alles wie ein Nussschinken. Guck mal, Wie ein Nussschinken. morgen machst du alleine Podcast. Morgen mache ich alleine Frag Podcast. Rio. Ist morgen Frag Rio? Um 22:30 Uhr. Interessant. Ja, dann ist morgen anscheinend. Hab ich morgen frei. Nee, du hast Juhu. morgen nicht frei, weil Hallo, ich hab morgen frei. morgen ist kein Frag Rio. Da steht aber Frag Rio. Das ändern wir noch. Du hast gerade gesagt, das ist total aktuell, Da ja? machen wir zusammen ein Frag Rio. Ein Frag Rio, kein Porncast. Du weißt schon, dass ich auch einen Tag frei verdient habe. Ey, du hast den ganzen Tag frei. Ist überhaupt nicht wahr. Ey, du wirst doch wohl mal abends eine halbe Stunde, ja, eine halbe Stündchen, wirst du doch mal Ja, für aber alte die halben Freunde. Stunden mit dir für alte Freunde. Also das alt stimmt, weil du wirklich alt bist, aber doch kein Freund. Also jetzt tut mir das mal leid. Komm schon. Ja, aber ihr habt doch gesagt, der Plan stimmt und dann ist morgen um 22:30 Uhr Frag Rio. Wir haben nicht gesagt, Und der Plan stimmt. gesetzlich steht mir ein freier Tag die Woche doch Ja, zu. du hast Sonntag frei, reicht das nicht? Nee, eben nicht. Jule, du hast. Gestern habe ich auch gesendet. Ja, wir müssen mal Sind wir gucken. Geschwister? Nein, wir sind auch keine Geschwister. Das wäre auch eklig. Oder hätte ich mir, glaube ich, schon längst, ja, die Kugel gegeben. Das wäre echt eklig. Dann hätte ich dich ja schon so lange aushalten müssen. Nee, das wäre nicht gut gegangen. Ich glaube, ich hätte dich schon erschossen. Du hättest es gar nicht Du bist ändern viel zu müssen, doof, um weil mich wie zu erschießen. weit. Warum? Der hat jetzt in Frag Rio geschmissen. Ja, kann er doch machen. Nee. Wir wollten doch nur demonstrieren, wie unglaublich, Nee. oh doch, wie unglaublich schnell wir Nein. mit dabei sind. Und zacke die Flupp, rucke die Gu, schnabbel da babbel die Zupf, ist es raus und der Sendeplan ist aktuell. Knöller, ich find's auch ein bisschen zu weiß. Nee, ich find's nicht zu Was war denn weiß. an der anderen so schlecht? Nein, die Frage ist, was ist an der anderen hübsch gewesen? Was war denn an der anderen hübsch? Relativ wenig. Ich fand das gut. Ja, Jule, du kannst ja auch weiter im alten Design bleiben. Na eben nicht. Doch, weil, doch, doch, kannst du haben, weil, da Ich gibt's auch glaube, noch der eine. Pano, ich glaube, der Teckelmann, ich unterbreche dich so gerne. Der Teckelmann sucht, glaube ich, noch jemanden, der mit ihm Nitrocellulose macht. Das weiß ich nicht. Irgendwas hat er gezwittert. Hier, der Verliebte, wie kannst du das Weiß in ein dezentes Eierschale umwandeln? Ja, würde ich mir auch wünschen. Oh, guck mal, auch wenn wir Geschwister wären, oh mein Gott. Ja, das wäre echt eklig. Also bei mir ist das Ich übrigens finde nicht aber, weiß. verheiratet sein fand ich, also die Vorstellung mit dir verheiratet zu sein, fand ich ekliger. Gruselig, oder? Ja. Ja. Wobei, dann könnte ich mich von dir scheiden lassen und du müsstest für mich zahlen. Ja, Jule, weißt du? Ich meine, Ja. du singst ja leider nicht zu mich, ja? Nö. Du bist ja auch der Sänger unter uns. Ja, Der das stimmt. Quatschte. Da wir ja sowieso alle glauben, was ich hier sage, glaube ich wahrscheinlich jetzt auch das. Du bist so eine Misthexe, das gibt's gar nicht. Ja. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Er ist nicht Kaschte, wollte ich nur mal hier sagen. Du hast es echt gerettet. Danke, Jule. Es geht übrigens, es geht übrigens mit einem dezenten Song. Ah, infantiles Gekicher zum Schluss. Jule, sag doch einfach mal sowas wie Tschüss und ich spiele dein Lieblingslied von Willy Astor ein. Es heißt Hammermäßig Hessisch. Sag Tschüss. Echt? Ja. Ach du Scheiße, du hast Tschüss. recht. Jetzt muss ich mir das Geduddel von den Bayern da anhören. Oh Tschüss, Gott, oh Leute. Gott.